Zum ersten Frau des Helden der Republik Andongsu liegt am 26. Juli zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkrumm nieder und verneigte sich davor.